Justus und Bob änderten ihre Absicht. Sie liefen nicht zur Zentrale auf den Gang. Es dauerte eine ganze Weile, bis er den Kastenwagen der Entführer eingeholt hatte. Er sah gerade noch, wie der Wagen in einen Waldweg abbog. In respektvollem Abstand folgte er ihm.